Achtung! Sie verlassen den schwarz-weißen Sektor und begeben sich in eine Grauzone. Bei uns gibt es nichts Eindeutiges. Kein Schwarz, kein Weiß. Wir haben Sie gewarnt. Da war es wieder, das Knacken in der Leitung. Lars, warst du das? Hallo Marco, ich grüße dich. Ah, du warst das Knacken in der Leitung. Jawohl. Hi, na? Es ist wieder soweit, wa? Wollen wir eine Folge aufnehmen? Ja, da sind wir wieder. Nach der Nullnummer wollen wir jetzt mal Folge 1 aufnehmen. Ganz genau. Ja, was haben wir Schönes heute? Ja, also die Porn-UFO-Geschichte, bist du damit durch jetzt? Ja, ja, nach einigen schweißgebadeten Nachtträumen, als ich dann wach geworden bin, nochmal. Aber ich habe es hinter mich gebracht jetzt, also es ist oder hinter mir gelassen. Ja. Ja, wirklich eine der skurrilsten Nachrichten 2017, ne? Absolut, ja, hat uns das Jahr doch zum Schluss nochmal ein bisschen was geliefert. Ja. Und sonst, bei euch in Berlin, was gibt's da sonst noch? Ich höre da viel von Gefängnisausbrüchen und sowas. Ja, irgendwie wollen die alle raus, ja. Die wollen alle raus, ja. Ja, aus der JVA Plötzensee sind in den letzten Wochen doch einige, ja, entweder Freigänger nicht zurückgekommen, die also tagsüber Freigang kamen und nachts dann eigentlich sich wieder in der Anstalt melden müssen. Und ja, einige sind dann auch ganz weggeblieben, ne? Also einige ein bisschen später gekommen, also die machen da so ein bisschen, was sie wollen. Ja, vier sind da ausgebrochen, durch die Wand da irgendwie durch, ne? Das finde ich irgendwie auch, dass die haben ja irgendwie eine Flex, also so einen Trennschleifer und einen großen Hammer irgendwie im Heizungsraum von der Autowerkstatt gehabt und haben da irgendwie ein Gitter rausgeflext und mit dem Hammer irgendwas rausgekloppt. Da. Ja, ein Stück Betonwand noch weg und also etwas merkwürdig, ja. Also, dass das keiner gemerkt hat, naja, man kann bloß mutmaßen, dass da vielleicht noch jemand sich eine goldene Nase dran verdient hat. Das vermute ich auch fast, weil ansonsten kann das auch eigentlich gar nicht gehen, oder? Das, ja, und von den Vieren, die ausgebrochen sind, haben drei sich dann wieder zurückgemeldet irgendwie. Das verstehe ich irgendwie auch nicht. Warum breche ich aus dem Gefängnis aus und renne zwei Tage später wieder hin und sage, hallo, hallo, da bin ich wieder? Das war irgendwie, das kann man auch nicht so ganz nachvollziehen, ne? Aber um dann mal zu unserem Titel zurückzukommen, dass der Ausbruch in Deutschland ist ja echt eine Grauzone, ne? Also das ist ja in Deutschland, wie ich mich dann belesen habe, keine wirkliche Straftat. Nee. Weil der Mensch irgendwie den Drang nach Freiheit hat oder irgendwie sowas war das, ne? Genau, und schon vor etlichen Jahrzehnten oder über 100 Jahre her schon, dass irgendwie Gerichte festgestellt haben, dass dieser Drang nach Freiheit also wirklich höher anzusetzen ist als dann eine erneute Bestrafung. Und ja, wusste ich so vorher nicht, muss ich zugeben. Und ich weiß auch noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Aber andererseits, und das macht es dann wieder zur Grauzone, ist ja kein Ausbruch dann wiederum ganz befreit von Straftaten, ne? Ja, weil irgendwelche Begleittaten musst du dann ja in dem Sinne machen, ne? Entweder, wie gesagt, machst du jetzt hier, ja, was ist das? Was haben die jetzt gemacht? Sachbeschädigung? Ja, Sachbeschädigung. Vielleicht haben sie sich ein Werkzeug mitgenommen, dann vielleicht ist es dann auch Diebstahl. Und naja, also das, was mich auch am meisten mit gewundert hat, die hatten ja auch alle nicht mehr allzu lange, ja, ich sag mal, abzusitzen in diesem offenen Vollzug, ne? Also. Ja, ich weiß auch nicht, was in so einen Köpfen da vorgeht. Oder was halt hinter diesen Mauern abgeht. Vielleicht denkt man sich, egal, auch diese zwei Monate halte ich das nicht mehr aus durch irgendwelche Aggressoren in der Nachbarzelle oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also weiß man ja nicht, was da so los ist, ne? Ja, stimmt wohl. Ja, oder eben, was weiß ich, irgendwelche Junkies, die halt Bock auf Stoff haben. Obwohl, ich glaube, das kriegst du auch alles hinter Gittern, ne? Zwar nicht so einfach wie draußen, aber kann ja auch sein, dass sie irgendwie süchtig sind und wieder an ihren Stoff wollen oder irgendwie sowas. Und dann ist denen das egal, ob die noch 8 Wochen haben oder 10 Wochen oder 2 Jahre, glaube ich. Ja, sicher. Die Umstände, die dahinter stecken, werden wir wohl nie erfahren. Aber was das Ganze ja noch angestoßen hat, ist ja eine äußerst massive Diskussion eigentlich in ganz Deutschland, da diese Ausbrecher ja vor allem Schwarzfahrer waren, ne? Also die wurden wirklich schon häufig erwischt. Und die Berliner S-Bahn zumindest hat, glaube ich, nach dem 3. Mal oder so wird Strafanzeige gestellt. Und dann ist das Ganze halt als Straftat anzusehen. Ja, und dann, so wie ich das in den Medien so mitverfolgt habe, bezahlen die halt dann nicht ihre Strafe entsprechend und müssen dann als Ersatzleistung zu gewissen Tagessätzen ja, die Strafe im Gefängnis absitzen. Und Genau. Das sind gar nicht mal wenige, ne? Nee, das waren, ich glaube, in Plötzensee hatte ich geguckt, das waren irgendwie, was haben die, 342 Haftplätze irgendwie. Hm. Und davon sind 69 Leute, die drinnen sitzen, da nur wegen ja, diesen Straftaten halt des Schwarzfahrens. So. War schon ziemlich massiv, ja. Ja, das ist halt eine dieser Diskussionen, die aufgekommen ist. Da hat sich dann, weiß ich, also nicht nur die Politik dann zu Wort gemeldet, sondern auch der Richterbund hat sich auf einmal eingeschaltet, hat gesagt, ja, wir müssen jetzt die Gerichte entlasten, das Ganze darf keine Straftat mehr sein. Daraus wurde dann halt anscheinend auch wieder gemacht, ja, wenn das aber keine abschreckende Wirkung mehr hat, dann macht das jeder. Und also ich bin mir ehrlich gesagt persönlich auch noch nicht sicher, was ich so ganz davon halten soll. Also ich bezahle jetzt jeden Monat meine ja, Umweltkarte, wie sie so schön heißt. Ich bezahle da regelmäßig mein Ticket. Finde ich das jetzt toll, wenn dann irgendwie ja, jemand im Prinzip nicht mehr bestraft wird oder nicht mehr so doll bestraft wird, der dann ständig irgendwie schwarz fährt? Ja, also ich sag mal, das ist ja auch unfair der Allgemeinheit gegenüber. Ne? Alle die Zahlen sind im Endeffekt die Blöden. Ja, klar. Nur ja, auf der anderen Seite wird ja auch nicht wirklich kontrolliert, wer da einsteigt. Ne? Ich kann das jetzt aus Hamburg, US-Bahn, also ich kann da ja einsteigen, wo ich will. Die Waggons kannst du ja vorher schon fast sehen, ob da ein Kontrolleur drin ist oder nicht. Mhm. Und das kontrolliert ja keiner. Es müsste ja eigentlich so sein, dass du irgendwie, ja, irgendwie durch eine Schranke oder was durch musst, mit dann, so wie ich eigentlich ins Fußballstadion komme und so. Ich muss meine Karte in so eine Schranke reinhalten und dem Augenblick geht die Schranke auf. Habe ich keine Karte, komme ich gar nicht jetzt rein. Mhm. Es sei denn, ich kletter wieder rüber oder mache sonst welche Experimente, aber das ist ja noch wieder ein ganz anderes Stück Papier. Ne? Ja, dann kommt man ja wohl auch wieder ganz deutlich zu diesem Erschleichen von Leistungen, wie es so schön heißt. Halt, wenn man wirklich über einen Zaun oder über ein Gitter rüberklettert, um da reinzukommen, dann ist es halt eindeutig wieder eine Straftat. Mhm. Ne? Also es wird ja jetzt auch ja, so argumentiert, dass es ja im Prinzip deshalb keine Straftat ist, weil man ja gar nicht erst so tut, als würde man nicht bezahlen, sondern man macht es halt nicht, setzt sich halt einfach rein und das erweckt ja gar nicht den Anschein, als würde man nicht bezahlen wollen oder ja, also es ist wirklich eine absolute Grauzone, wie ich finde. Also ja. Ich habe da einen Berliner Anwalt im Internet gefunden, der sich also spezialisiert hat auf dieses Thema. Es scheint also dementsprechend ein großes Thema zu sein. Und der hat das recht ausführlich mal so dargelegt aus Anwaltssicht. Und ja, es sind im Endeffekt drei Sachen, sowohl auf dem zivilrechtlichen Wege als auch auf dem strafrechtlichen Wege, was da alles wirklich sein kann, also von Betrug über Erschleichen von Leistungen und so weiter. Das kann man halt alles zusammen und also im Endeffekt ein sehr komplexes Thema. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wenn man das, wie der Richterbund das sieht, das soll keine, zumindest initial keine Straftat mehr sein, dann ist es ja zumindest eine Ordnungswidrigkeit. Die wird ja auch irgendwie von irgendjemandem geahndet. Ja. Aber was passiert denn jetzt, wenn ich diese Ordnungswidrigkeit wieder nicht bezahle? Ja, also ja, das ist irgendwann kommt es ja doch wieder zum Verfahren. Ja. Ja. Also ob das jetzt die Gerichte wirklich so oft so massiv entlastet, wie sie sich das wünschen, ja, ich weiß es nicht. Ja, gut, das war schon, war das jetzt nur Berlin, dass im Jahr über 10.000 Verhandlungen sind, deswegen, das ist ja, ja schon so, das ist schon krass, ne? Genau, das zählt jetzt nur für Berlin bisher. Und wenn man das auf alle deutschen Großstädte so hochrechnet, also es ist schon sehr enorm. Und so ein Haftplatz, der kostet ja auch einige Euros pro Tag. Das 246, hätte ich gelesen. Ja, das ist ein ziemlich teures Hotel, ja. Mhm. Also da könnte man ja fast im Hilton Braun Lage übernachten. Ja, das steht hingegen kein Verhältnis. Ne? 246 Euro gibst du als, sag ich mal, Steuerzahler aus pro Tag und ja, was kostet so ein Ticket bei euch in Berlin da? So ein Monatsticket? Ja, ist ja dann wieder ein bisschen nach diesen Regionen unterteilt, A, B, C. Mhm. Was zahle ich da, wenn ich pro Monat bezahle im Abo? Irgendwas um die 80 Euro. Ja, siehst du. Das ist für einen ganzen Monat. Ja. Mhm. Dann gibt es ja Stimmen, die sagen, ja, man sollte dieses ganze Geld dafür nutzen, um den kompletten Personennahverkehr irgendwie freizugeben, dass alle kostenlos fahren dürfen. Ja, also ich glaube, gut, das Geld würde wahrscheinlich trotzdem nicht ganz reichen. Vielleicht wäre es auch schon eine Option, das Sozialticket günstiger zu machen. Auch da gab es ja irgendwie in den letzten Wochen aus diversen Städten Nachrichten, die das erst komplett streichen wollten. Also dieses ganze Thema öffentlicher Nahverkehr, ja, ist eine ziemlich emotionale Debatte. Und ja, auch wirklich schwierig. Aber um nochmal auf diese bauliche Veränderung zurückzukommen, also was das alleine jetzt erstmal kosten würde, ich gehe jetzt mal von Berlin aus, wie viel hunderte Bahnhöfe jetzt mit Zugangskontrollen versehen werden sollen. Ja, das alleine würde wahrscheinlich in die etlichen Millionen gehen. Also in Hannover haben sie sogar von Milliarden schon gesprochen. Also ja, wahrscheinlich, ja. Hannover hat wohl eine U-Bahn, die hauptsächlich über der Erde Station hat irgendwie. Und da sagt die, wenn wir da jetzt überall irgendwie Zäune rumbauen sollen oder irgendetwas über jede Station, die wir haben, wo wir anhalten, das wird den Rahmen total sprengen. Also das ist nicht möglich. Und bei den Bussen und so haben die das wohl jetzt schon mittlerweile so gemacht, dass man vorne einsteigen muss, dass der Fahrer zumindest die Möglichkeit der Kontrolle hat. Ne? Weil so in Hamburg kann ich das auch so, da kann man noch hinten einsteigen. So. Ja, also ich erinnere mich, ich bin jetzt schon lange kein Bus mehr gefahren, aber zumindest früher, so ich sag mal zu Oberschulzeiten oder auch zu Berufsschulzeiten das öfteren Mal, und allein in diesen Zeiträumen, in diesen, ich sag mal, 5, 6, 7 Jahren, wurde das in Berlin schon des Öfteren geändert. Also ganz am Anfang war es nur vorne beim Fahrer. Irgendwann haben sie gesagt, gut, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, weil wenn die Linie dann eine sehr viel befahrene Linie ist, haben die Leute halt ewig angestanden. Gut, also alle Türen auf, sie konnten überall einsteigen. Dafür hat die BVG, die hier für Bus und Tram und so in Berlin zuständig ist, gesagt, gut, dafür erhöhen wir halt die Kontrolleure, ne? Also die Anzahl der Kontrolleure, die dann in den Bussen auch kontrollieren. Gab dann anscheinend auch wieder nicht so den richtigen Effekt. Dann hieß es wieder nur vorne einsteigen. Irgendwie wieder 2, 3 Jahre später, okay, jetzt dürfen wieder alle überall einsteigen. Also irgendwie sind die sich da auch nicht einig. Immer ein Hin und Her. Ja. Also ich weiß inzwischen nicht mehr, wenn ich jetzt ab und zu nur mal Bus fahre, gerade so mit den Kindern, das lohnt sich ja in Berlin mal die 100er-Strecke zum Beispiel zu fahren, das ist so eine richtige Sightseeing-Strecke für den normalen ÖPNV-Tarif. Ja, kleine Insider-Tipp in Berlin immer, ne? Kennt auch nicht jeder. Ne? Richtig. Also da mit der Linie 100, der fährt glaube ich an allen Sehenswürdigkeiten, kommst du da so ziemlich vorbei oder an vielen, die da auch mit auf jeden Fall an vielen, genau. Gerade so Regierungsviertel ganz viel und ja, auch kulturelle Sachen, Goldelse und so weiter. Also das ist ein echter Insider-Tipp, das kann man echt machen. Fährt quasi da lang, wo die roten Doppeldeckerbusse langfahren, halt nur ohne, dass einem jemand was erklärt und so weiter, ne? Genau, und für einen Bruchteil des Preises. Ja. Genau, man kann halt überall aussteigen, wieder einsteigen, weiterfahren zur nächsten Attraktion. Ne? Beim Bundespräsidenten mal winken, sowas alles. Wo wollte ich drauf hinaus? Dass ich inzwischen gar nicht mehr weiß, wenn ich wirklich bloß ab und zu mal Bus fahre, wie ist jetzt gerade die Regelung? Also ich bin jetzt prinzipiell dazu übergegangen, immer nur noch beim Fahrer einzusteigen, ja, um nicht irgendwie den Anschein zu erwecken, ich bin jetzt hier irgendwie jemand, der sich reinschummeln möchte. Ja? Also dieses ständige Hin und Her ist halt auch nicht unbedingt hilfreich. Und ja, im Endeffekt bei der S-Bahn in Berlin, da ist es so, jeder kann auf dem Bahnhof, U-Bahn genauso und kann einsteigen. Also da wird zumindest keine Zugangskontrolle gemacht. Ja. Und wie hoch die Quote an Schwarzfahrern ist, weiß man auch nicht so genau. Ne? Hast du irgendwas gelesen zufällig oder so? Nee, genau nichts gefunden. Ich glaube, da ist auch die Dunkelziffer extrem hoch. Ja. Weil es gibt, ich fahre jetzt jeden Tag eine Stunde zur Arbeit, eine Stunde von der Arbeit zurück entsprechend mit der Berliner S-Bahn, und die Anzahl der Kontrollen schwankt auch enorm. Also ich fahre durch alle Tarifbereiche im Endeffekt durch, von C bis A auf dem Hinweg, und gibt halt Monate, da werde ich 5-mal kontrolliert, und dann gibt es auch mal wieder 3, 4 Monate, wo ich nicht einmal kontrolliert werde. Das scheint immer wirklich so, ja, richtig stoßweise zu sein, und deshalb, ich glaube, das ist eine enorm hohe Dunkelziffer. Also man hat recht gute Chancen, wenn man einen Monat lang schwarz fährt, nicht erwischt zu werden. Das behaupte ich mal. Okay. Da gibt es ja dann noch Twitter- und Facebook-Gruppen, wo sich die Leute dann verabreden oder die Kontrollettis melden und naja. Das kennt aus Hamburg auch, ja. Aber die machen in Hamburg ab und zu, machen sie das mal, dass sie zwischen den U-Bahn-Schacht dicht machen. Also da kommst du dann raus aus der U-Bahn und dann stehen sie oben, machen den zu und kontrollieren dann die Tickets. Und wer ohne Tickets dann rauskommt, da ja, ist halt Schwarzfahrer. Ne? Ja, Ja, stimmt. Das also ganz vereinzelt liest man das auch mal, so Großeinsätze auch dann gleich mit der Berliner Polizei zusammen, weil dann doch das Aggressionspotenzial bei den Erwischten leider relativ hoch ist. Auch das habe ich schon mal live erlebt am Berliner S-Bahn-Ring. Ein Herr, der kontrolliert wurde, hat dann also den Kontrolleuren seinen heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet, um dann schön zu flitzen. Also das ist dann nicht schön. Ja, das ist geht dann wirklich zu massiven Körperverletzungen. Ja, also gut, andererseits hört man dann auch mal, gerade jetzt war ein Gerichtsverfahren in Berlin, wo halt Kontrolleure schuldig gesprochen wurden der Körperverletzung. Auch das ist halt immer nicht ganz so einfach, wenn die Leute dann, wenn die Kontrolleure Schwarzfahrer festhalten, bis die Polizei da sind. Ja, auch das ist richtig eine Grauzone. Also ich darf ja jemanden, wenn jemand eine Straftat begangen hat, darf ich den als Privatperson vorläufig festnehmen, bis die Polizei da ist. So, wenn jetzt aber erst im Nachhinein festgestellt wird, das war ja eigentlich gar keine Straftat, dann mache ich mich wieder der Freiheitsberaubung oder entsprechend der Körperverletzung vielleicht sogar schuldig. Also das ist halt auch, das muss man natürlich sehr stark abwägen und das zählt für die Kontrolleure dann im Endeffekt genauso. Wenn ich jetzt als monatlicher Bezahler der Fahrkarte, die jetzt mal zu Hause vergesse, dann ist das ja kein Erschleichen von Leistungen, sondern einfach bloß blöd, weil ich sie vergessen habe. Also ausdrücklich keine Straftat, so wie ich das nachgelesen habe. Alles erstmal mal ohne Gewähr, ne? Also wir sind weder Richter noch Anwälte. Ja, Grauzone halt, ne? Kann mich dazu bloß ein bisschen schlau lesen. Und wenn mich jetzt deshalb ein Kontrolleur der Meinung ist, er müsste mich jetzt festhalten, obwohl ich ihn darüber aufgeklärt habe, ich habe die also nur vergessen, dann hat der relativ gute Chancen, dass der ziemlich großen Ärger dafür kriegt. Ja. Also alles nicht ganz so einfach. Und dann kommt ja immer noch dazu, Recht haben und Recht bekommen, sind auch noch zwei verschiedene Sachen. Aber bei euch da, die Berliner Verkehrsbetriebe, scheint ja auch so eine kleine lustige Gesellschaft zu sein. Ne? Ich kann mich da an so einen Tweet erinnern, das passt gerade zu unserem Thema ja mit den Ausbrüchen und Schwarzfahren. Genau, die sind BVG-Kampagne irgendwie und die haben letztens getwittert, Service, falls Sie noch im Gefängnis sitzen und gerade Ihre Flucht durch Berlin planen, U6 und U8 fahren heute leider unregelmäßig, also das fand ich schon ziemlich geil. Ja, die hauen mal ab und zu so ein paar richtig gute Dinger raus, ja, also da ist auch Berliner Polizei ist dafür auch bekannt, mal so ganz lustige Dinger rauszuhauen, aber diese Kampagne, ne, die heißt halt, weil wir dich lieben, @BVG_Kampagne bei Twitter. Also die haben da eine ganz gute Social-Media-Abteilung. Die können schon was, ja. Da kann man schon mal schmunzeln. Ja, und unsere Ausbrecher sind jetzt alle wieder zurück, ne? Alle neune. Ja. Also von den ersten vier haben sich ja drei wieder zurückgemeldet. Freitagnacht haben sie einen zu fassen gekriegt beim Taschendiebstahl. Haben ihn dann gleich wieder festgenommen, eingebuchtet. Ja, und die anderen sind halt ein bisschen später wiedergekommen von ihrem offenen Vollzug da, ne? Oh, die brauchten mal ein bisschen länger Päuschen irgendwie. Ja. Aber dem einen haben sie es auch erst mal 14 Stunden gemerkt, dass er überhaupt nicht da war. Also, das scheint da relativ locker zuzugehen. Achso, mehr Jugendherberge vielleicht, ja? Ja, ich glaube auch. Also, man muss da auch irgendeine Liste führen. Da muss dann die Alarmglocken angehen, wenn ich eine Liste habe und sag so, ich weiß nicht, bis wann die wieder da sein müssen, bis 20 Uhr müssen die wieder da sein. Da muss aber irgendwo so eine Art Pförtner sein oder was, der abhakt und sagt, ja, der ist da, der ist da, der ist da. Irgendwie, da kann man doch nicht nach 14 Stunden erst merken, dass überhaupt einer fehlt, oder? Ja, das ist schon ein bisschen massiv, ja. Also, dass es vielleicht nicht nach den ersten 5 Minuten auffällt, okay. Na gut, aber. In der öffentlichen Verwaltung, da wird es auch in der Justiz nicht anders sein, dass überall, schlecht, was das Personal angeht, also die Menge des Personals ist überall eigentlich zu gering, viele überlastet, das wie gesagt wird in der Justiz genauso sein, aber ich sag mal 14 Stunden, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, in einem Gefängnis, also unglaublich. Ich weiß auch nicht, ich meine, das heißt ja auch da, der JVA Plötzensee, da sitzen wirklich nur Schwarzfahrer und Leute mit irgendwelchen kleinen Dingern, also die schweren Jungs sitzen wohl in zwei anderen Gefängnissen bei euch da irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen, aber da soll das ja angeblich anders zu gehen. Also das hier, die Plötzensee, kommt ja wohl wirklich so einer Jugendherberge da fast gleich, ne? Tja, irgendwie schon. Wobei man ja auch sagen muss, also gerade gestern kam dann nochmal die Meldung, offener Vollzug, das greift so ein bisschen um sich, haben alle so ein bisschen mitgekriegt bestimmt, dass also ein zweifacher Mörder dann mal von seinem Freigang auch etwas später erst wieder zurückgekommen. Also der hat sich auch überlegt, oh, ich brauche nicht ganz so pünktlich sein, passiert ja anscheinend sowieso nicht allzu viel. Ja, wenn der wird wahrscheinlich auch kurz vor Ende seiner Strafe sein, wenn zweifacher Mörder Freigang hat, stelle ich mir das vor, eigentlich, dass der sowieso weit freikommt. Sollte so sein, ja. Das hoffe ich mal. Ja. Aber mal gucken. Ich denke mal, das wird nicht die letzte Nachricht in der Richtung gewesen sein. Nee. Momentan sind die Medien ja relativ heiß auf das Thema, ne? Ja, absolut. Jo. Was gab es sonst noch Schönes? Irgendwas? Noch irgendwas zu dem Thema? Haben wir noch was? Oh, ich glaube, zu dem Thema sind wir dann soweit erstmal durch. Ja. Wie gesagt, wir werden euch da noch ein bisschen was in die Shownotes zupacken, wo ihr auch noch mal so ein bisschen was nachlesen könnt, wenn ihr denn möchtet. Hm. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Man hört ja wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch mehr irgendwie, was da so los sein wird, denke ich mal. Ne? Bestimmt. Bis das Thema wieder eingeschlafen ist. Also immer so, das kocht immer so ein bisschen hoch in den Medien und dann ja, wenn der Grauzonen-Podcast damit durch ist, dann hören die auch wieder auf. Ne? Richtig, richtig. Ja. Ich sag mal, dann wissen es ja alle, ne? Wenn es bei uns war, dann brauchen die auch nichts mehr dazu bringen. Ja. So, dann hatten wir ja noch was, hätte ich letztens da gelesen, oder du oder wir auch beide irgendwie. Und zwar so ein bisschen bei uns hier oben, ich weiß nicht, wie das in den anderen Teilen Deutschlands ist, da gibt es den Berliner. Der Berliner ist bei uns so ein, ja, so ein Stück Gebäck halt, was irgendwie gefüllt ist mit Marmelade oder ja, meistens das Marmelade, Pflaumenmus oder Kirschmarmelade. Silvester gibt es die dann auch mal ein paar mit Senf gefüllt. Ja, Moment. Du meinst Pfannkuchen? Nee, Berliner meine ich. Nee. Wie, nee? Also, mein lieber Marco, das sind Pfannkuchen. Definitiv. Nee. Also, ich glaube ja nicht. Also, hier gibt es eine Menge Berliner. Ja, aber das, was du meinst, das ist ein Pfannkuchen. Pfannkuchen werden in der Bratpfanne gemacht, so wie Krebs, halt nur so ein bisschen dicker, so ein Eierpfannkuchen. Oder ja, das ist ja Eierkuchen. Also jetzt, ich glaube, du bringst da ein bisschen was durcheinander. Du bist auch so ein Eierkuchen. Eierkopf ist so. Ich rede von Berlinern und von Pfannkuchen. Ja, da gibt es dann anscheinend so ein bisschen regionale Unterschiede, ne? Also bei euch an der Küste, da isst ihr also Berliner. Wir essen Berliner, ja. Ich esse ja auch in Hamburg Hamburger. Warum stellen die Berliner sich das an und essen nicht Berliner in Berlin? Was ist denn nur für Hamburger? Veggie-Burger. Ja, gut. Ich esse jetzt keine Hamburger, aber ich esse dann eher die Veggie-Burger, ja. Ja, Lars, da war eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt, hat irgendwie jemand die Berliner, die ja angeblich keine Berliner sind, sondern Pfannkuchen, verkauft. Und das Problem war eigentlich, dass die nicht gefüllt waren. Oder was, glaube ich, war das Problem. Ne? Deswegen nicht gefüllter Berliner ist kein Berliner oder irgendwie sowas. Ne? Genau, und das ging dann also so weit. Also er hat ganz verschiedene angeboten, ne? Mit Glasur, ohne Glasur, mit Füllung, ohne Füllung. Ja, und genau diese ohne Füllung, die haben dann sogar die Behörden auf den Plan gerufen, die also gesagt haben, in Zusammenarbeit mit der örtlichen Tourismusagentur, also es hat wirklich Kreise gezogen, ja, also muss man sich überlegen, so ein Stück Gebäck, dann kamen die Behörden und haben ihm also den weiteren Verkauf untersagt. Also wenn das kein Amtsschimmel ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ne? Der war irgendwie stinkesauer, verständlicherweise, wie ich mal so sagen muss. Ja, also er durfte dann dieses Stück Gebäck nicht mehr Berliner nennen. Also unabhängig davon, dass es eigentlich ein Pfannkuchen ist. Ne? Wollte ich gerade sagen. Ja. Da seid ihr echt so ein bisschen komisch da. Aber bei euch heißen ja Brötchen, heißen bei euch ja auch Schrippen oder so, ne? Oder wie war das? Naja, die Schrippen heißen Schrippen, genau. Alles andere sind dann, alles andere sind ja dann wieder Brötchen, in welcher Art auch immer. Körnerbrötchen oder, ne? Aber eine Schrippe ist halt dieses, ich sage mal, Stück Hefegebäck aus Weißmehl mit dem Schnitt in der Mitte. Das ist eine Schrippe. Also ganz typisch. Ne? Und also das müsste man ja eigentlich überall kennen. Hört sich irgendwie so komisch an, ne? Wenn ich zum Bäcker gehe, ich hätte gern drei Schrippen. Das hört sich so nicht. Wenn ich dann sage, ich hätte gern drei Brötchen, das hört sich doch gleich ganz anders an, oder? Ja, und dann fragt der Bäcker, ja, was denn für Brötchen? Ja, Sesam. Das ist dann der freundliche Berliner Bäcker, der dann sagt, was denn für welche? Ja, genau. Ja. Die Berliner Schnauze. Ja, absolut. Ja. Ja. Ja, siehst du, haben wir das auch. Also heißen Berliner nicht Berliner, bei euch nicht, sondern Pfannkuchen. Wobei mich jetzt nochmal interessieren würde, also wenn der ein oder andere Hörer da noch andere Begriffe kennt, wäre das doch echt mal eine feine Sache, wenn ihr uns das in einem Kommentar nochmal zur Verfügung stellt. Also wenn das jetzt schon so eine Unterschiede von, was haben wir hier, 300, 400 Kilometer auseinander, wo dann aus Pfannkuchen Berliner werden und aus Eierkuchen Pfannkuchen, also völlig wirres Zeug da im Norden. Aber dann sagt uns doch mal oder schreibt uns doch mal bitte, wie die bei euch essen. Also das wird ja dann wahrscheinlich noch etliche Varianten mehr geben. Ne? Ja, das wäre ganz interessant, ja. Das finde ich auch. Aber wo wir gerade bei von Kommentaren reden und kommentiert und so weiter, wir haben zu unserer Nullnummer sogar einen Kommentar bekommen. Ne? Und zwar vom Tokyo Nerd. Soll ich dir mal vorlesen? Mach das mal bitte. Also, der Tokyo Nerd, er schreibt, am 2. Januar hat er schon geschrieben, gleich am nächsten Tag. Yes, wie geil ist das denn? Mein Wunsch wurde wahr. Danke euch. Das Porno-UFO war definitiv die skurrilste Meldung 2017. Armer Kerl. Bin mal gespannt, was aus dem Kellerloch wird. Viele Grüße, der Nerd. Siehste, unser erster Kommentar. Vielen Dank an den Nerd. Absolut, Dankeschön. Na, ja, siehste. Ja. Und nun kriegen wir bestimmt noch viele mehr, weil uns alle schreiben über den, entweder die Brötchen heißen oder die Berliner oder die Eierpfannkuchen oder, ne? Wobei ich glaube, ihr habt euch nur so ein bisschen komisch. Ne? Meinst du das nur hier oben bei uns so? Ja, ich glaube schon. Hätte gerne Fischrippe. So. Naja, das weiß ist nicht. Jetzt wird mal nicht komisch, ja? Fischrippe. Krabbenstrippe. Wie hört sich das an? Hört doch allein mal Krabbenbrötchen. Ich meine, gut, für mich zählen eh nur Sofu oder Tofu, Krabben, wenn überhaupt, aber so ein Krabbenbrötchen. Das hört sich doch gleich ganz anders an. Ja, ist ja auch was anderes. Na. Naja, ich glaube, wir sollten das hierbei belassen, oder? Ja. Ja, jetzt haben wir euch wieder eine Menge erzählt über Ausbrecher, da hatte euer Justizsenator, Minister, da hat er noch so ein schönes Wort heute. Da hat er noch irgendwie ein anderes Wort, nicht die Ausbrecher, sondern... Ach, weiß ich auch nicht. Irgendwas Komisches hat er noch. Er wollte das ein bisschen verniedlichen, der Arme, weil der steht ja nun auch ganz schön unter Druck so ein bisschen dadurch, ne? Ja, ist natürlich, ich meine, dass er persönlich jetzt nichts dafür kann in diesem Moment, aber ich meine, irgendeiner muss die Verantwortung übernehmen. Ja, und das, was im Fußball der Trainer ist, der dann irgendwann den Kopf hinhalten muss, vermute ich auch, dass ihm das ganz schön zugesetzt hat in seiner politischen Laufbahn. Da bin ich gespannt, wie lange der dann noch wirklich Justizsenator ist und bleibt. Ach so, jetzt habe ich das. Er hatte getwittert, hat er, das ist ja der Dirk Behrendt, ne? Er hatte getwittert, durch die Entweichungen aus dem offenen Vollzug sind Irritationen entstanden. Dies ist verständlich, ich bedauere das. In der JVA Plötzensee kommen alle wieder, bla bla bla. Also Entweichungen, das hört sich gut an, oder? Absolut, also durch meine Entweichungen entstehen auch ab und zu Irritationen. Aber Lars. Na gut. Ja, wenn das kein schönes Schlusswort war. Ja. Ich würde sagen, damit schließen wir diese Folge. Genau. Alle können mal über ihre Entweichungen nachdenken. Genau. Ja, und dann gucken wir, was die Medien und so das nächste Mal für uns bringen. Genau. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, in Hamburg sagt man Tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss.